zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setze euch hin, bis dass ich dorthin gehe und bete. Und nahm zu sich Petrum und die zwei Söhne Zebedäus.